Hatte er einen Plan? Eigentlich nicht vorstellbar, sie plötzlich hier zu sehen. Ihr Blick in diese Umgebung. Der Anfang musste nicht schwer sein. Es ging schließlich um ihre Arbeit. Die war der gute Grund für das Treffen. Sie würden zu tun haben und sich an ihre Fragen halten. Sich daran festhalten. Besprechung in der Hotelhalle, an der Bar oder an einem der Sofatische. Oder im Hotelzimmer auf dem Balkon. Oder war das schon zu intim? Danach konnte er sie zum Essen einladen. Nicht hier, sondern im Gasthof drüben, im Biergarten, genau. Oder sollten sie gleich dorthin gehen und die Besprechung dort abhalten? Nach dem Essen, bei einem Café? Danach ein Spaziergang, wenn sie noch Zeit hatte. Die kleine Wanderung zur Quelle im Wald, der Höhenweg mit den herrlichen Aussichten. Weiter hatte er nicht gedacht, nicht gewagt zu denken.